Es ist 5 vor 8, das Wichtigste jetzt aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Peter Toussaint. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Jeder Angriff auf einen Politiker ist ein Alarmsignal. Das sagt Hessens Landtagspräsidentin Wallmann. Sie fordert eine entschlossene Antwort. Von der Politik, aber auch von der Gesellschaft. FFH-Reporterin Simone Gutpellett. Jede und jeder Einzelne ist aufgerufen, öffentlich Haltung zu zeigen, sagt die hessische Landtagspräsidentin. Sie befürchtet, dass sich Menschen aus Angst vor einem Übergriff oder weil sie bedroht werden, nicht mehr für die Gemeinschaft einsetzen. Dann sei die Demokratie in Gefahr. Beschimpfungen und Angriffe gegen Ehrenamtliche und Politiker nehmen seit einigen Jahren zu. Jetzt gipfelten sie darin, dass ein SPD-Europaabgeordneter in Dresden krankenhausreif geprügelt wurde, als er Wahlplakate aufhängte. Weil es an Bord gestunken hat, ist eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg nach Chicago umgedreht und wieder in Frankfurt gelandet. Diesen Bericht der Bild-Zeitung hat die Lufthansa bestätigt. Den etwa 340 Menschen an Bord passierte nichts. Techniker untersuchen jetzt, woher der Geruch kam. Die Lufthansa bezeichnet ihn als nicht identifizierbar elektrisch. Hackerangriff aufs ukrainische Fernsehen. Dort lief plötzlich die Moskauer Militärparade von Russlands Präsident Putin. Bei der rechtfertigte Putin auch den Angriffskrieg gegen die Ukraine. FFH-Reporter André Ballin. Schuld sind mutmaßlich russische Hacker, die das Satellitensignal mehrerer Sender im Nachbarland gestört haben, um die Militärparade auf die Bildschirme dort zu bringen. Und nicht nur in der Ukraine. Auch in Lettland, mit dem Moskau übrigens ebenfalls sehr gespannte Beziehungen unterhält, gelang der Trick bei einem TV-Anbieter. Die Hackerattacke wurde relativ schnell beendet. Die Behörden in Kiew und Riga ermitteln trotzdem, damit sich solche Propagandacoups nicht wiederholen. André Balin, Moskau. Fast 32 Überstunden hat jeder Beschäftigte in Deutschland letztes Jahr gemacht. Über die Hälfte davon ohne Geld zu kriegen. Das schreibt die Rheinische Post und beruft sich auf das Bundesarbeitsministerium. Die Linken kritisieren, so sparten sich Arbeitgeber Lohnkosten in Milliardenhöhe. Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg haben den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale haben sie den deutschen Meister Bayern München mit 2:0 geschlagen. Es ist bereits der 10. Pokalsieg in Folge für die Wolfsburgerinnen. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmidt. Ja, guten Abend, liebe Autofahrer. Jetzt ist es endlich geschafft. Keine Meldungen mehr über Verkehrsstörungen. Also weiterhin gute und sichere Fahrt für Sie. Sorgen Sie bitte da draußen dafür, dass es so ruhig bleibt. FFH, das Wetter. Ja, das Wetter spielt ja mit heute Abend, auf jeden Fall. Also das ist wie aus dem Mai-Bilderbuch, kann man sagen. Blauer Himmel, ein paar weiße Tupfer am Himmel. Die Sonne ist noch da, die bleibt auch noch ein Weilchen bei uns. Noch ist es ganz schön mild und warm draußen, aber heute Nacht geht runter auf 10 bis 6 Grad. Und morgen wieder ein Strahletag und temperaturmäßig packen wir noch ein bisschen was drauf.